Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor: mehr Sound als Song, Klangdesign als Stilmittel. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. We'll be right back. Buckfunk 3000 mit My Franny Valentine. Ein Beispiel von vielen, wo das Klangdesign die Hauptrolle übernimmt und eine Effektmusik dabei entsteht. Einige behaupten, dass der Dub die Mutter des Remixes und auch genau diese Effektmusik ist. Fest steht, dass die Dub-Musik aus dem Reggae entstanden ist und eine Art Neubearbeitung des Originals mit damals noch einfachsten Mitteln darstellt. Produzenten wie der Jamaikaner King Tubby sind vor allem durch ihre Neubearbeitung, also ihren Dub-Bearbeitung, bekannt geworden, die er Mitte der 70er herausbrachte. Vor allem die Echo-Effekte ist bis heute ein wichtiges Element des Dub. Hier ist King Tubby. If I should hate any other girl and forgive her, you I will never forget. Tradition und Moderne, das war der Kölner Soundtüftler Bernd Friedman, inspiriert von alten Dub-Sound à la King Tubby mit seiner Neubearbeitung dieser soundverliebten Musik. Just Landed Bernd Friedman and the New Dub Players. Davor hörten wir King Tubby mit dem Stück Winds of Dub von seiner LP African Love Dub. Eine amerikanische Band der besonderen Sorte sind die Eels. Mal kommen sie als traditionelle Gitarrenband daher, dann als unglaubliche Soundtüftler, die gekonnt Klänge zwischen Himmel und Hölle in ihre traditionellen Songs einbinden und dass die gleichberechtigt daneben stehen. Beispiel Cancer for the Cure, hier sind the Eels. Kids upon a cure. Kids upon Mit Ken hatte er Musikgeschichte geschrieben und lang bevor es Sampling und Hardest Recording gab, hatte er mit Tonbändern ein prägnantes Klangdesign produziert, das ihn weltweit bekannt gemacht hat. Die Rede ist von Holger Tschukai, der immer schon wusste, wie man die Regler auf 11 stellt, obwohl sie nur bis 10 gehen. Hören wir ihn aus dem Jahr 1986 mit Hit Hit Flop Flop. Warte. Okay. Achtung, fertig, los. Hip, hip, flop. Nein, noch nicht sagen. Hit, hip, flop, flop. Well, what you gonna do? Watch and see. Hit, hip, flop, flop. I got a crazy view. Gotta say it. Hit, hip, flop, flop. Well, everybody does it. So can you. Hit it, flop, flop. I can do it. You too. That's the thing, it's all for real. Hit it, flop, flop. It's nice to do. It's good for you. Hit it, flop, flop. Checking it out, I'm not dancing no more, but why? are you supposed to vibe around the fake ones, the wild, the ones that say they know what is what, but they don't know what is what, they just struck, what the fuck, what? I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing, and I pretend that they're not there. I just stare up in the booth at the dread man, spinning the song, spinning it strong, playing things like we can have house begin. That's my shit. What? I get deep, I get deep, I get deeper, I get deeper when people's about to disappear, and it's about 6 o'clock. I'm feeling hot. Take off my sweater and my pants, and I start to dance, and all the sweat just goes down my face, and I pretend that there's nobody there but me in this place. I get deep, yo, I get deep. What? I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, and he takes all the bass out the song, and all you hear is highs, and it's like, oh, I get deep. I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, and the rhythm flows through my blood like alcohol, and I get drunk, and I'm all over the place, but I catch myself right on time, right on line with the beat, and it's so sweet, sweet, sweet, sweet. House music was air, then Dr. Love would be my song, and I would only take deep breaths and fill my lungs with the rhythm, with the bass. I get deep. You guys just keep it rolling. You guys just keep it rolling. You guys just keep it rolling. Mehr Sound als Song, auf wen trifft das mehr zu als Fatboy Slim alias Norman Cook, der allerdings immer das tanzbare Element in den Vordergrund stellt und mit seinem Klangdesign wirklich weltweit Akzente gesetzt hat. Fatboy Slim hörten wir mit dem noch relativ harmlosen Song For Shelter. Vor 3 Jahren kam aus dem englischen Sheffield eine unglaubliche CD auf den Markt. Die lose Assoziation von Soundtüftlern, Songschreibern und geliehenen Stimmen nannte sich The All-Seeing Eye. Besonders die Single aus dem Album ließ aufhorchen, eine sehr eigenartige Bearbeitung des Sonny Bono-Klassikers The Beat Goes On, in der das Klangdesign und der schräge Beat eine tragende Rolle spielt. Manchmal finden sich auf Samplern ungeahnte Perlen des Klangdesigns, so zum Beispiel auf der Dreierbox R&B Flavors von der Formation Easy Access. Zum groovigen Beat unterhält hier die Vocoder-Roboterstimme und ein paar eindeutige Geräusche aus der Welt der Erotik. We'll be right back. on. Rock it fun, you think you're gonna keep her when you can't go deeper. Rock it gun, rock it fun. Richtig auf die Spitze mit Effekten treiben es die englischen Basement Jacks. Auf Rootie, ihrem letzten Album, dominiert das Klangdesign. Trotzdem gelingt es, den beiden Briten zu unterhalten, obwohl ihr Sound bestimmt nicht jedermanns Sache ist. Break out! Break out! Break out! Ein weiteres Beispiel aus England. Die Soundfetischisten Chemical Brothers, die mit ihrer letzten Single Star Guitar ihre Zuhörer schnell polarisierten. Zwischen Begeisterung und idiotischer Soundverliebtheit, hier gehen die Meinungen schnell auseinander. Ein Beispiel, wie Klangdesign sich mittlerweile in die moderne Musik eingeschlichen hat, zeigt die amerikanische Soul-Sängerin Brandy. Klasse Stimme, die üblichen R&B-Gesangsharmonien, aber ein Soundtrack dazu, der vor Jahren noch zum Flop dieser Single geführt hätte und gerade heute in der aktuellen R&B-Musik absolut neue Akzente gesetzt hat. Hier ist Brandy. Why don't you return my calls? Why you trip out where I be? You don't ever come to see me. You say that you're too busy. What the hell? I don't have time. Why you messing with my mind? I can't find another guy. Someone who will treat me right. I don't need this bullshit. I won't put up. Pity, I will be just fine if you decide that you want to leave. Close the door behind you. I just want to know what about all of the things that you said? What about all of the promises that you made? What about all of the lies that you gave? What about all of the things you told me? What about all of the things that you said? What about all of the things that you said? You were different. Was that what I heard you say? Said that you'd love only me. Thought that you'd be all I need. What happened to promises? Said that you were better man. Your words have no weight with me. Cause you're counterfeit, I see. I don't need this bullshit. I won't put up with it any longer. You can go if you want. Behind you, I just want to know what about all of the things that you said? What about all of the promises that you made? What about all of the lies that you gave? What about all of the things you told me? What about all of the things that you said? What about all of the promises you made me? What about all of the lies that you gave? You wasn't fit to be with. And what if I told you this game you play addicted? Because what if I said wasn't true? So do you. You and I know without me there's no you. What about bills that were past due? Before you, all you said to me is baby, oh you. Forget about the brand new life that I gave you. What about us to me? What about us to me? What about things that you said? Promises that you made? Dark Shadow. Brandy von ihrer aktuellen CD Full Moon mit dem Stück What About Us. Das war es auch schon fast im Soundcheck, in dem es heute um Klangdesign als Stilmittel ging. Hören wir passend dazu noch bis zu den Nachrichten die Deadbeats, die von dem Sampler High Fidelity Lounge Volume 2 License to Chill kommen. Und das Stück heißt Funky for You. Am Mikrofon war Thomas Elbern, der sich jetzt schon mal verabschiedet.